Zu Jahren des gelungenen Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 gab es am 6. Juli die Tanzveranstaltungen der jugendlichen Studenten und Werktätigen. Auf den Tanzplätzen in der Hauptstadt, wie auf dem Kim Il-sung-Platz und auf den Plätzen vor dem Parteigründungsmonument, der Pyongyanger Sporthalle, dem Kulturhaus 25. April und dem Triumphbogen tanzten die DEVJK-Bürger mit dem festen Willen dazu, die Führung von Genossen Kim Jong-un, der die gesamte Staatsmacht und die strategische Stellung der DEVJK auf ein neues hohes Niveau brachte, treu zu unterstützen.